A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Die folgende Dua wird von Sahih Muslim überliefert. Bitte lest mit mir, wie gehabt, wie ihr das schon kennt. Ya musarrif al-qulubi, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya musarrif al-qulubi, sarrif qalbi ala ta'atik. Diese Dua bedeutet so viel wie: O du Wender der Herzen, wende mein Herz zu deinem Gehorsam. Ähnlich wie die letzte Dua, die wir zusammen gelernt haben, da hieß es auch: Wender der Herzen. Sarrif bedeutet aber auch abwenden, hin und her wechseln. Allah hat die Macht dazu, Allah ist allmächtig und die Herzen der Menschen sind in seiner Gewalt. Und Allah hat die Macht dazu, unsere Herzen von seinem Gehorsam abzuwenden, dass wir darin keinen Genuss mehr finden, es zu schwer für uns wird. Deswegen bitten wir demütigst Allah darum, dass er unsere Herzen zu seinem Gehorsam, zu seiner Zufriedenheit, uns so formt, unsere Herzen so formt, dass wir gerne ihm gehorchen, gerne seine Zufriedenheit suchen. O du Wender der Herzen, wende unsere Herzen auf deinen Gehorsam.